M. Dibelius hat sich den Kopf darüber zerbrochen, wie die merkwürdige Situationsarmut dieser ersten Traditionsperiode begreiflich zu machen sei und ist dabei zu der Erleuchtung gekommen, am Anfang stand die Predigt. So glaubt er denn, die charakteristische Literaturform dieser situationsknappen Stücke aus der urchristlichen Predigtpraxis erklären zu können, muss sich aber schon von Fascher sagen lassen, dass er sich mit seinen Erörterungen im Kreise herumbewege. Es gelingt nämlich Dibelius nicht, die Entstehung der in den Evangelien vorliegenden Literaturform der Kurzgeschichte aus der Predigtpraxis begreiflich zu machen. Warum also die ersten Erzähler, die Prediger eingeschlossen, so sparsam erzählten, dass weder Namen von Personen noch von Örtlichkeiten genannt wurden, das bleibt tiefes Geheimnis. Man fragt sich nur immer wieder erstaunt, ob und warum denn konkrete Angaben von Namen und Orten in den echten Jesus-Erzählungen nicht etwa sachlichen Charakter tragen. Sachlich bedeutet doch vor allem geschichtlich wahr. Konnte es denn überhaupt ein besseres Werbe- und Überzeugungsmittel für die ersten Jesusverkünder geben, als wenn die echten Wunderheilungen durch Nennung der Namen der Geheilten und der Örtlichkeiten aufs Kräftigste beglaubigt wurden? Und welche eigenartigen Umstände sollten den ersten Predigern einen allgemeinen Zwang auferlegt haben, nur dürr und situationsarm zu reden, wenn sie als belehrende oder erbauliche Beispiele echte Jesusgeschichten einflochten? Die armen Gläubigen zu den Füßen dieser Prediger und ersten Verkünder der Jesusbotschaft waren herzlich zu bedauern. Wie gern hätten sie auch in der ersten Periode etwas Genaueres und Konkreteres von den wunderbaren Taten Jesu vernommen. Aber nach Dibelius müsste ihnen von den Predigern der harte Bescheid geworden sein, bezüglich biografischer Leckerbissen nicht so naschsüchtig zu sein. Sie sollten sich 1 bis 2 Jahrzehnte gedulden, dann beabsichtige man, die Sperre für Namen und sonstige Situationsangaben aufzuheben. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie jene Christen aufgeatmet haben müssen, als endlich die situationsdürre, schreckliche Zeit vorüber war und nun allgemein derb, volkstümlich und ausführlich, oh Wunder, sogar mit Angabe von Namen und Orten erzählt werden durfte. Dibelius hat angeblich auch wieder die Ursache des Umschwunges entdeckt. Es gesellten sich nämlich, so meint er, in der Urchristenheit zu den sparsamen Predigern allerlei Erzähler, Volkserzähler, die das drängende Bedürfnis der Gläubigen nach möglichst konkreten Nachrichten über die Taten des Heilandes auf den Plan geführt hatte. Es war eine Lust, diesen Erzählern zuzuhören, denn nun boten sie den Christusgläubigen die lange vermissten Angaben der Namen und Örtlichkeiten in den Jesusberichten. Die Erzähler hatten sich also vorher bei den noch lebenden Zeugen der Ereignisse aus dem Leben Jesu nach den näheren Umständen erkundigt? Mitnichten. Warum sollten jene Erzähler ihrer Zeit mit Einziehen von Erkundigungen totschlagen? War es nicht viel bequemer, gewisse, ohne konkrete Daten bisher in der Gemeinde umlaufende Jesusgeschichten aus der Fantasie mit Namen und Ort auszuschmücken? Tatsächlich vertreten die Formgeschichtler diese sonderbare Meinung. In diesen christlichen Volkserzählern hätten wir also endlich die Legendendichter gefunden. Soweit sind wir geduldig den Religions- und Formgeschichtlern auf ihrem Irrwege gefolgt. Es wird nun aber Zeit, dass wir umkehren. Wer im Neuen Testament, zumal in den Evangelien, Schichten sucht, der findet sie, indem er sich welche schafft. Allerdings gehen die Formgeschichtler von einer papiernen Tatsache aus, dass man in den Evangelien zweierlei Gattungen von Jesusgeschichten unterscheiden kann, nämlich knapp erzählte und breit ausgeführte. Wenn sie nun aber diese beiden Gattungen zeitlich rangieren, also an ihnen eine Entwicklung und Schichtung aufzeigen wollen, so ist ein solches Verfahren durch nichts nahegelegt und bare Willkür. Fascher hat das auch erkannt, wenn er seine Frage, hat Dibelius die Entstehung der verschiedenen Gattungen aus den Faktoren des urchristlichen Lebens begreiflich gemacht, mit Nein beantwortet. Er, Dibelius, hat nur an fertigen Geschichten stilistische Eigentümlichkeiten nachgewiesen, aus diesen auf die Tradierung durch Erzähler geschlossen, aber diese Stileigentümlichkeiten geben uns keine Antwort, wie der Stoff, wie die ganze Formgeschichte entstanden ist. Es ist also den formgeschichtlichen Forschern keineswegs gelungen, für die Entstehung der Gattungen den vielgesuchten Sitz im wirklichen Leben aufzufinden. Bultmann ist einmal so offenherzig, ein Bekenntnis abzulegen, dass für die formgeschichtliche und für alle relativistische Geschichtsforschung überhaupt ein Vernichtungsurteil bedeutet. Er sagt: Wesentlich aber ist die Einsicht, dass es sich bei der formgeschichtlichen Arbeit grundsätzlich nichts anderes als bei relativistischer historischer Arbeit um einen Zirkel handelt. Aus den Formen der literarischen Überlieferung soll auf die Motive des Gemeinschaftslebens zurückgeschlossen werden und aus dem Gemeinschaftsleben heraus sollen die Formen verständlich gemacht werden. Es gibt keine Methode, um den notwendigen Wechsel und die gegenseitige Beziehung beider Betrachtungen zu regulieren oder auch vorzuschreiben, von wo aus der erste Ansatz gemacht werden soll. Hier ist die Bankrotterklärung aller relativistischer Geschichtskritik ehrlich ausgesprochen. Aber gleichzeitig ist die Notwendigkeit und Bedeutung meiner absoluten Methode ungewollt ins hellste Licht gestellt worden. Denn es gibt eine Methode, die dem etwaigen Wechsel relativistischer Betrachtungsweise ein für allemal ein Ende bereitet, die absolute Methode, welche ihren Ansatzpunkt außerhalb der papiernen Überlieferung in der lebendigen Erfahrung findet. In unserem Falle hat die Betrachtung der mündlichen Überlieferung von Jesus im Lichte des wirklichen Lebens der Urchristenheit ergeben, dass, von anderen Faktoren abgesehen, schon allein das Dasein der mit der echten Tradition wohlvertrauten Gegner verhindert haben würde, die ersten Christen auf den Gedanken verfallen zu lassen, ihr bestes Beweis- und Werbemittel, nämlich die echte Überlieferung, durch Zersetzung mit landesüblicher Legendendichtung freventlich zu entwerten. Die formgeschichtliche Forschung stirbt an einer fatalen Verwechslung. Die unter dem Zwange der geschichtlichen Faktoren stehende evangelische Überlieferung, ihre natürliche Entstehung wieder einmal vorausgesetzt, ist nun einmal nicht gleichzusetzen mit irgendwelcher gewöhnlichen religiösen Volksdichtung. Ganz ohne Verdienst sind jedoch die Formgeschichtler nicht, wenn dies Verdienst auch rein negativer Natur ist. Im wirklichen Leben der ersten Christen wäre die Umsetzung der geschichtlichen Jesus-Tradition in Volksdichtung unmöglich gewesen. Weisen nun trotzdem die in Evangelien schriftlich fixierten Jesus-Erinnerungen eine frappante Ähnlichkeit mit charakteristischen Volksdichtungen auf, diese konstatiert zu haben, ist der negative Verdienst der Formgeschichtler, so ist dieses bedenkliche Anzeichen ein neuer Beweis dafür, dass die neutestamentliche Tradition als Ganzes unmöglich auf natürliche Weise im urchristlichen Raume entstanden sein kann. Mit dieser Feststellung wird zugleich der Triumph aller positiven, zumal katholischen Theologen gedämpft, die aus dem Satze »Im wirklichen Leben hätten die Urchristen keine Legenden um Jesus erdichten können und dürfen« den Schluss ziehen möchten, dass also die gesamte Jesus-Überlieferung einschließlich aller Wundergeschichten restlos echtes historisches Gut darstellt. Diese Folgerung ist durchaus fehl am Platze. Man muss nur den Satz »Im wirklichen Leben hätten die Urchristen keine Jesus-Legenden erdichten können« noch einmal sehr gründlich durchdenken. Man muss erkennen, dass alles Schwergewicht dieses Satzes auf der Voraussetzung liegt, im wirklichen Leben der Urchristen. Was nun den ersten Christen im wirklichen Leben unmöglich war, nämlich Jesus-Legenden zu erdichten, das ist natürlich viele Jahrhunderte später im Verlaufe einer großen Gelehrtenaktion sehr gut möglich und sehr leicht auszuführen. Ebenso leicht ist es dann auch, die gesamte Überlieferung von Jesus und seinen Jüngern mitsamt ihren Gegnern, also die urchristliche Geschichte als Ganzes zu erdichten. Nicht nur der dichterische Edelrost sondern der ganze Kern der evangelischen und urchristlichen Geschichte kann von einer machtvollen Gesellschaft kluger Männer, priesterlicher Dichter und Philosophen leicht in der Form einer historischen Romanserie erdichtet werden.